send ich dir mit meinen Grüßen. Wenn sie nicht mehr blühen, will ich wieder bei dir sein. Wenn sie nicht mehr blühen, bist du wieder mein.